Anruf. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, ist da Rums? Ja. Rums, ich habe ein Problem, ich muss mit dir reden. Wer ist denn da? Rums, ich bin's, Martin. Welcher Martin? Rums, ich habe geträumt von dir, Rums. Ja? Ich habe geträumt, letzte Nacht lag ich nackt auf meinem Bett und habe von dir geträumt. Echt? Rums, mein Herz schlägt. Rums. Ja? Rums, kannst du mir irgendwie helfen? Weißt du, was ich geträumt habe, Rums? Na, was denn? Ich habe geträumt, dass ich liege auf meinem Bett und verführe dich. Du hängst an meiner Wand. Ja? Und wie? Mein Atem geht schnell, Rums. Wie geht dein Atem? Rums, hörst du, mein Herz schlägt. Ja. Rums, ich habe geträumt, du hängst an Wand. Mit Fleischerhaken, Rums. Ich habe dich aufgehangen an Fleischerhaken. Und dann? Und habe dir zärtlich dein dicken Zeh gegrüßt. Mein was? Deine dicken Zehen. Meine Füße? Aber nein, dicke Zehen ist Fuß. Ja. Dicke Zehen ist ein Fuß, Rums, mein Herz. Ich habe so viel von dir geträumt, Rums. Erzähl mal. Rums, ich habe dich zärtlich in den Arm genommen, nachdem du hangst an Wand. Und, ja. Und habe dich an den Wand gezogen, an den Fleischerhaken und habe dich zärtlich verführt. Ja. Das war schön und wenn ich daran dränke, geht mein Herzschlag hoch an. Rums, kannst du was machen, Rums? Was soll ich denn machen? Rums, ich weiß nicht was. Warum lachst du, Rums? Ich find das so süß. Warum findest du süß? Das ist Angsttraum. Nee, Rums, dass du von mir geträumt nicht, hast. Du bist nicht schöner Mann. Hä? Du bist nicht schöner Mann, Rums. Ich, nee. Aber Rums, bitte, nicht lachen über mich. Ich lache nicht über dich. Das ist Gefühl, weißt du. Ich weine, weil das so süß ist. Du weinst auch nicht weinen, Rums. Okay. Sei nicht traurig. Okay, und du bist ein Russe? Ich bin auch nicht traurig, Rums. Ich habe Angst mit Traum. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Nein. Wo kommst du denn her? Bitte helf mir. Wo kommst du denn her? Ich komme aus dem Nähe von Dortmund. Ja. Und ich habe viel geträumt. Und du bist ein Russe oder was? Ja, Herr, nein, ich weiß nicht, so also, hört sich eventuell so an, aber Rums. Aber weißt du, ich hab dich lieb. Okay. Rums, ja? Hast du mich auch lieb? Ja, ich hab dich auch lieb, aber hardcore. Rums, denk an den Mann mit dem Fleischerhaken und du weißt, wer ich bin. Ich wünsch dir einen schönen Abend. Danke. Jetzt hast du mich lieb und jetzt kann ich beruhigt einschlafen, gehen schlafen. Okay, gehst jetzt schlafen? Ja, ich hab jetzt beruhigt und konnte Nacht nicht schlafen, Rums, und jetzt geht mir gut. Okay. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Hatte GDL. Ja?